Kapitel 95. Chris' Mund kommt näher. 2 Zentimeter. Chris sieht tief in Tinas Augen. Der letzte Ton erklingt. Kapitel 96. 2 Zentimeter. 2 Zentimeter. Dann kommt Tinas Mund 1 Zentimeter näher. Das ist das Signal für Chris. Er gibt Tina einen Kuss. Das ist das Ende vom Lied.